Ich hörte, sagte Billy, euer Blues Club ist ausgebrannt, ausgebrannt. Ich hörte, sagte Billy, euer Blues Club ist ausgebrannt, ausgebrannt. Ich rief den alten Schwimmer in der Nacht noch, als ich hörte, der verstand. Wir spielten 14 Tage Slim und ich, die Jungs von Hooker. Grün und blau.